Deutschlandfunk. Nachtradio. Und zwar mit dem zweiten Teil des Soundchecks, das Nachtradio. Mit der Sendung Die geheimnisvolle Untertasse, Rick Wright und Pink Floyd. Vor den Nachrichten hörten wir einen Titel, der hieß One of These Days. Und One of These Days ist der erste Song gewesen der LP Metal, die 1971, im Oktober 1971 in den USA und im November 1971 in Europa veröffentlicht worden ist von Pink Floyd. One of These Days, wie gesagt, der erste Song dieser LP, wieder produziert zum Teil in den Abbey Road Studios in London. Metal galt musikalisch insgesamt als geschlossener als das Vorgängeralbum Atom Heart Mother, auch wenn sich die einzelnen Titel stilistisch zum Teil sehr unterschieden auf Metal. Das Album ist erfolgreich gewesen, erreichte in Großbritannien Platz 3 der Albumcharts und wurde 1994, also viele, viele Jahre später, in den USA mit Doppelplatin ausgezeichnet. Pink Floyd-Alben haben sich sowieso eigentlich immer verkauft. Immer, immer und immer wieder in den Jahren danach. Wir hören noch einen Song von der LP Metal. Der Song ist der zweite auf der LP gewesen und der heißt A Pillow of Winds, Pink Floyd. Thank you. sleepy time when I lie with my love by my side and she's breathing low. And I rise like a bird in the haze when the first rays touch the sky. In the night thank you. Madman hieß dieser Song. Ganz einfach Madman von der LP Obscured by Clouds aus dem Jahr 1972. Wieder Filmmusik für den französischen Film La Vallée. Regie wieder Babette Schröder. Aufgenommen in den Château de Reville Studios nahe Paris in nur 2 Wochen. Ein ungewohnter Sound, aber eindeutig Pink Floyd. Und dann 1973, im März 1973, The Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Thank you.

Out of the way, it's a busy

no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark. There is no dark side of the moon, really, sagt ganz zum Ende jemand auf dieser EP. The Dark Side of the Moon aus dem Jahr 1973. Fast ganz gehört diese EP. Ein Song fehlte, nämlich Money. Wie ging es weiter? Mit Wish You Were Here, mit Animals, mit The Wall und so weiter und so fort. Rick Wright litt ab 1976 an einer Schreibblockade, die teilweise aus seinen damaligen Eheproblemen resultierte, wie er erzählte. Und dann, ja, was passierte dann? Die Band brach quasi auseinander. Es gab Treffen vor Gericht, wer den Bandnamen weiterführen dürfe. Mal bestand die Band aus Rick Wright, Nick Mason und Roger Waters, mal aus Rick Wright, Nick Mason und David Gilmour. Es gab ein Konzert, wann ist das gewesen? 2005, Live Aid, wo sie noch einmal zusammen auftraten. Und ansonsten ist es leider Gottes so gewesen, dass man sich ziemlich in die Haare bekam, insbesondere David Gilmour und insbesondere der Bassmann der Band, also halt Roger Waters. Rick Wrights Geschichte bei Pink Floyd war ebenso tragisch, am tragischsten eigentlich. Er wurde aus der Band geschmissen, weil die anderen meinten, seine eigenen Beiträge reichten nicht mehr. Und Roger Waters und er gerieten aneinander. Zu den Aufnahmen von The Wall bzw. zur Tournee war er nicht mehr Bandmitglied im rechtlichen Sinne, weil er nicht mehr Teilhaber der Gesellschaft Pink Floyd war, sondern nur noch Angestellter, also Gastmusiker. Als der war er wieder dabei. Dann war er wieder einmal nicht dabei und seit 1992 war Rick Wright wieder Vollmitglied der Band und 1994 veröffentlichten sie gemeinsam ihr letztes Studioalbum The Division Bell. Dann übernahm David Gilmour die Band und so weiter und so fort. Syd Barrett starb im Juli 2006, 1946 geboren. Syd Barrett, das Gründungsmitglied von Pink Floyd für gerade mal zwei EPs, und Richard Wright starb eben im September 2008 in Kensington, London, überraschend an einem Krebsleiden. Nick Mason hat ein Buch über Pink Floyd geschrieben, ein sehr schönes Buch, Inside Out, 2004 erschienen, und Rick Wright, um auf den zum Schluss zurückzukommen, hat drei Solo-LPs gemacht. Drei Solo-LPs. Die erste 1978, Wet Dream hieß die. Dann ein Projekt namens The Identity, 1984 gemeinsam mit Dave Harris, und 1996 Broken China. Und zum Schluss einen Song aus dieser CD von Rick Wright, aus seiner letzten CD, Night of a Thousand. Das war's. Das war die geheimnisvolle Untertasse. Rick Wright und Pink Floyd. Tschüss und gute Nacht. rips across the skin, a sound you never heard before. You were screaming. Welcome to the world of random noise, where you simply haven't got a choice. When they push your levers and pull your strings, it's another world, it's a fairy world that we breathe. Here you are on the planet of hot and cold, where you do exactly as you're told. Stepping up.